schreiben das Jahr 50 vor Christus. Nach langen Kämpfen wurden die Gallier von den Römern besiegt. Häuptlinge wie der tapfere Vercingetorix mussten ihre Waffen Cäsar zu Füßen legen. Der Friede ist wiederhergestellt. Gelegentliche Angriffe der Germanen werden rasch abgewehrt. Verschwindet! Wir gehen nach Rom. Aber pass auf, wir kommen wieder. Ganz Gallien ist besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein Dorf widersteht erfolgreich der Besatzungsmacht. Und jetzt lernen wir unseren Helden kennen, den Krieger Asterix. Sein Lieblingssport ist die Jagd. Wann kommst du zurück, Asterix? Ab mal, du. Wann du zurückkommst, Asterix? Achso, zum Mittagessen, Obelix. Im Wald wird Asterix schon von 4 römischen Legionären erwartet. Hier kommt er. So ist es. Auf ihn. Danke, danke für das reine Morgengymnastik, meine Herren. Evictis. Was sagt ihr? Wehe den Besiegten. Wir werfen nun einen Blick in das Zelt des Centurio Gaius Bonus im römischen Feldlager Kleinburg. Ave Gaius Bonus, die Patrouille ist zurück. Ave Julius Pompilius, ich schaue sie mir an. Ave. Bei allen Göttern, was ist mit euch geschehen? Waren euch die Angreifer zahlenmäßig überlegen? Zahlenmäßig überlegen? Kann man nicht sagen. Sie waren nur eine... Nicht sehr groß, nein, nein. Beim Jupiter. Es muss ein Geheimnis hinter der Kraft dieser Gallier stecken. Zur gleichen Zeit kehrt Asterix mit einem erlegten Wildschwein auf der Schulter ins Dorf zurück. Schon wieder da, Asterix? War was Besonderes? Nein, nein, nichts. So, ja, ich habe 4 Römer verdroschen. Na, prächtig. Kommst du zum Wildschweinessen zu mir? Gern. Muss nur noch 2 Hinkelsteine abliefern. Wenig später zieht köstlicher Wildschweinbratenduft durchs Dorf. Die Römer werden sich bestimmt ärgern und eine neue Offensive starten. Naja, wenn schon. Weißt du, solange unser Druide Miraculix den Zaubertrank für uns braut, können uns die Römer nichts anhaben. Doch, komm, gehen wir doch gleich mal hin zu ihm. Oh ja. Verzeihung. Mach nichts. Weißt du, Obelix, der sitzt bestimmt wieder da oben im Baum und schneidet Misteln mit seiner Goldsichel. Miraculix! Aua! Hast du mich erschreckt? Jetzt habe ich mich geschnitten. Oh, entschuldige, das tut mir leid. Aber weißt du, heute wäre eigentlich meine Ration mal wieder fällig. Ja, gut, einverstanden. Ich komme runter. Oh. Gehen wir zu mir? Ja, weißt du, leider lässt die Wirkung des Zaubertrankes ja nach einiger Zeit wieder nach. Und da ich nicht Obelix bin... Könnte ich vielleicht auch ein klitzekleines Schlückchen... Nein! Du weißt genau, dass du als Kind in den Bottich gefallen bist. Das reicht fürs Leben. Mehr wäre gefährlich. Sag mal, kannst du mir nicht das Rezept des Trankes verraten? Nein! Das Rezept des Zaubertrankes wird seit grauer Vorzeit nur von Druide zu Druide weitergegeben. Verraten kann ich nur, dass ich Misteln und Hummer verwende. Wobei der Hummer nicht unbedingt nötig ist. Aber es macht das Gebräu schmackhafter. So, wir sind da. Nicht vielleicht doch. Nein! Hier ist eine Portion Asterix. Danke. Na. Köstlich. Vielen Dank, Miraculix. Ja. Au! Du sollst mir nicht immer in die Hand drücken, wenn du vom Zaubersaft getrunken hast. Entschuldige. Ich merke halt nicht, wie stark ich bin. In Kleinbonum hält Centurio Gaius Bonus indessen eine flammende Rede. Seit Jahren belagern wir diese Gallier. Sie halten uns zum Narren. Die Provokation von heute Morgen geht entschieden zu weit. Einer gegen vier, das war ein unfairer Kampf. Wir sind blamiert. Es steckt ein Geheimnis hinter der Kraft dieser Gallier, Legionäre. Wir müssen es herausbekommen. Du sagst es, Marcus Agapus. Auch Cäsar in Rom wird allmählich ungeduldig. Ich brauche einen Freiwilligen, der die Gallier ausspioniert. Sie meinen? So viele Freiwillige? Da werden wir eben die Reise nach Rom spielen müssen. Trompeter! Musik! Bei diesem alten römischen Spiel wird ein Stuhl weniger hingestellt, als Legionäre mitspielen. Alle laufen um die im Kreis aufgestellten Stühle. Sobald die Musik abbricht, setzen sich alle hin. Derjenige Legionär, der keinen Stuhl erwischt hat, hat verloren. Caligula Minus hat erwischt. Der muss raus. Der arme Kleine. Der muss raus. Der arme Kleine. Der muss gehen. Ich gehe nicht zu den Galliern. Mich doch. Cäsar wird sich erkenntlich zeigen, wenn du gehst. Ich gehe aber nicht zu den Galliern. Ich lass dich grillen wie ein Hähnchen, wenn du dich weigerst. Schon gut. Gehe ich eben. Macht einen Gallier aus ihm. Caligula Minus ist bereit. Wir haben ihn als Gallier verkleidet. Ich will ihn sehen. Stopp! Seht ihr den Ketten? Das ist sehr komisch. Wie er aussieht mit den roten Haaren. Hey, was soll das? Du wirst in die Nähe des gallischen Dorfes gebracht. Sobald die Gallier dich entdecken, werden sie dich befreien und bei sich aufnehmen. Und dann erfährst du ihr Geheimnis. Was hältst du von diesem genialen Plan? Überhaupt nichts. Kein Wort verstanden. Schafft ihn fort! Hey! Etwas sanfter, bitte! Ich bin kein wirklicher Gefangener, sondern ein echter Römer! Auch zwei gute alte Bekannte machen gerade einen kleinen Waldspaziergang. Was für eine tüchtige Rauferei wäre jetzt gerade das Richtige für mich. Da wirst du wohl nicht viel Glück haben. Die Römer sind vorsichtiger geworden. Die haben die Nase voll. Halt! Halt! Ich höre Ketten rasseln, Schritte, Wehgeschrei. Komm, wir verstecken uns hinter den Bäumen dort. Da komm schon! Ja. So, ganz still, ganz still. Ich glaube, wir werden unsere Muskeln trainieren können. Ja, prima. Römer und einen gallischen Gefangenen. Ja, und den befreien wir. Ein Foltertes, auf geht's! Was ernährt ihr dich falsch? Wo kommen denn plötzlich die vielen Sternchen her? Schade. Sollen wir sie wiederbeleben und von vorne anfangen? Nein, nein, komm, es ist schon spät. Auftrag ausgeführt. Ja. Wir nehmen dir gleich die Ketten ab, Gallier. Dazu braucht ihr aber doch Werkzeug. Die Werkzeuge sind wir! Donnerwetter. Einfach die Ketten zerrissen. Wer bist du? Ich bin Caligula Minix aus Lutetia. Ich wollte hier meinen Urlaub in Aremorica verbringen. Da haben mich die Römer geschnappt. Aber im übrigen Land leben die Römer doch mit den Galliern in Frieden. Ja, aber weil ich so schlau aussehe, behalten sie mich für einen Spion. Die Römer sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bald sind wir in unserem Dorf. Du bist in Sicherheit. Weißt du, da gibt es nur Gallier. Das ist beruhigend. Thank you. Venus, was ist denn das? Guten Tag. Komm, komm, wir wollen dich unserem Chef Majestix vorstellen. Ihr seid ja alle verwaffnet. Ja, ja, ja. Wir müssen ja jederzeit mit einem Angriff der Römer rechnen. Ich verstehe. Da vorne, das ist schon das Haus von Majestix. Er und unser Druide Miraculix erwarten dich. Komm, Bruder, fühl dich mit zu Hause. Guten Tag und vielen Dank. Ja. Ich stimme ein Willkommensliedern. Oh, Freunde, seid willkommen hier. Ja, ja, es ist gut. Danke. Es ist gut. Es gibt jetzt bald Essen. Sieh du dich bis dahin noch ein bisschen im Dorf. Banausen. Ich bin gespannt, mit was für Werkzeugen die wohl Metall bearbeiten. Ein Jupiter mit den Fäusten. Mit den bloßen Fäusten. Kommt der Hinkelsteinwald? Bin schon da. Mit einer Hand? Er trägt den Hinkelstein mit einer Hand? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich frage mich, ob Gaius Bonus nicht recht hat. Hinter dieser Kraft muss ein Geheimnis stecken. Caliguri, Minix, Essen kommen! Es gibt Wildschweinsbraten! Ich komme. Auch Obelix ist natürlich sofort zur Stelle, als er den köstlichen Duft schnuppert. Gibt es eigentlich eine Erklärung für eure übermenschlichen Kräfte? Ja. Naja, die gibt es. Aber ich kann sie dir nicht verraten. Ist ein Wildschwein, das wird es kalt. Na, hört mal. Das ist einfach ungerecht. Wieso? Wo kommen wir hin, wenn nicht einmal mehr Gallier einander vertrauen? Wenn ich so stark wäre wie ihr, könnte ich die römischen Linien durchbrechen und nach Lutetia zurückkehren. Meine Familie wird sich ängstigen. Komm, Caliguliminix. Wir gehen zu unserem Druiden. Kann ich vielleicht den Rest deines Wildschweines... Klar! Weißt du, Miraculix hockt bestimmt auf einer Eiche. Heute ist nämlich der 6. Tag nach Vollmond. Da haben die Misteln eine besonders starke Zauberkraft. Ich glaube, ich werde ihn mal rufen. Miraculix! Doch, du sollst mich nicht erschrecken, wenn ich mit der Mistel arbeite. Entschuldige. Jetzt habe ich mich wieder geschnitten. Was willst du? Ich? Nichts. Mein Freund Caliguliminix möchte das Geheimnis unserer Kräfte erfahren. Kommt nicht in Frage. Ja, aber weißt du... Schon gut. Oh, ich habe verstanden. Ich werde versuchen, trotzdem nach Lutetia zurückzukehren. Wenn mich die Römer aber nach Rom schleppen und im Zirkus den Löwen zum Fraß vorwerfen, dann werde ich rufen, Miraculix ist schuld! Miraculix ist schuld! Also Miraculix! Also komm! Also meinetwegen, ich zeige dir mein Geheimnis. Du darfst es sogar kosten. Ein Geheimnis, das man essen kann. Genau! Und es schmeckt umwerfend. Eine Portion dieses Trankes genügt, damit du sicher nach Lutetia kommst. Aber die Wirkung lässt rasch nach. Hier, trink. Ja, das Aroma kann dich variieren, sei es als Fischsuppe, sei es als Käseomelett oder als gefüllte Ente. Aber ich fühle mich nicht ein bisschen anders. Na, versuch, den Stein dort zu heben. Den Felsbrocken? Hm? Das schaffe ich nie. Aber natürlich, du musst... Ja, versuch. Hoppla. Ja, ja. Ja. Das ist ja fantastisch. Ja. Schnell, Obelix, heb den Stein hoch. Alles in machen, Caligulimini? Glaub schon. Lasst uns feiern. Los, Trubadix, wir warten. Was ist denn jetzt gemacht? Ja, also jetzt mitgetan. Los geht's. Einen Schritt nach rechts. Ja, einen Schritt nach rechts. Einen Schritt nach links. Einen Schritt nach rechts. Die anderen geht's durch. Hände. Schnurrbart. Moment, Pause. Was ist das? Wie konnte das ein falscher Schnurrbart? Robert, das ist der letzte Schrei in Lutetia. So, in Lutetia. Ich glaube aber nicht, dass du ein Gallier bist. Ich glaube, du bist ein römischer Spion. Halte dich! Weg los! Durch den Zaubertrank ist er doch praktisch unbesiegbar. Ich wollte ja nicht, dass er davon trinkt, Asterix. Naja, das macht wirklich nichts. Er weiß ja sowieso nicht viel und die Wirkung des Trankes vergeht sehr schnell. Caligula Minus saust unterdessen auf direktem Weg nach Kleinbono. Halt! Woher kommst du? Wohin gehst du? Ich weiß, warum die Gallier so stark sind. Die haben einen Zaubertrank. Wo ist dieser Zaubertrank? Hier, in meinem Bauch. Komm, Caligula Minus, lass sehen, wie sich das Zeug auswirkt. Gern. Verhau die Wache! Geht und verhau! Mein Jubel ist das Kuchen! Oh, ich lach mich schlapp! Caligula Minus, Hundeweiten müssen sich. Sagenhaft! Zu dumm nur, dass wir keinen Zaubertrank mehr haben, um das Rezept herauszubekommen. Braucht ihm nur den Bauch aufzuschlitzen. Versuch's doch! Deine Idee ist gut, Markus Zacapus. Bloß Caligula Minus macht nicht mit. Wie lange hält die Wirkung des Trankes eigentlich an? Ach, keine Ahnung. Heb den Stein da hoch, Caligula Minus. Bitte sehr. Tadellos. Jetzt halt ihn hoch. Wird er dir zu schwer, so wissen wir, dass die Zauberkraft nachlässt. Und die Stunden vergehen. Eine meiner leichtesten Übungen. Ich könnte noch stundenlang so stehen hier. Warum ist denn das Ding plötzlich so schwer? Na, fühlst du dich jetzt nicht mehr so stark, Caligula Minus? Leider nicht. Los, packt ihn! Bitte, beruhigt euch! Ich muss das Rezept haben, dann könnte ich Kaiser werden. Kaiser Gaius. Im gallischen Dorf nimmt das Leben seinen Gang. Hier in den Wald Mispeln schneiden. Soll ich dich begleiten, Miraculix? Nein, bleibe hier, um das Dorf zu bewachen. Ich bin ja gleich wieder zurück. Na gut, bleib hier. Die Grube gefallen. Auf nach Kleinbonum! Gaius Bonus wird stolz sein. Bald trifft das Entführungskommando im Lager ein. Ave Gaius Bonus, wir bringen den Druiden. Bravo, Julius Octopus. Als Belohnung erhältst du 100 Sesterzen und Sonderurlaub, damit du nach Rom in den Zirkus kannst. Juhu, ich gehe in den Zirkus. Und du, Druide, wirst mir dein Geheimnis verraten. Sonst geht's dir gut, ja? Wenn du nicht redest, wirst du gefoltert. Also, redest du? Du redest doch die ganze Zeit. Folterknecht! Ich komme! Im gallischen Dorf wird Asterix indessen langsam unruhig. Was ist los, Asterix? Der Druide ist im Wald Misteln schneiden und kommt nicht zurück. Ich gehe ihn jetzt suchen. Aber pass auf! Du hast lange keinen Zaubertrank mehr getrunken. Das macht nichts. Ich vertraue auf meine Listigkeit. Druide! Ah, die Römerstraße. Da ist immer viel Verkehr. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Da sitzt schon ein Mann neben seinem Ochsenkarren. Hallo, hallo! Du siehst besorgt aus, mein Freund. Oh, mein Gott, was soll ich bloß machen? Ich bin Viehhändler. Aber ich weiß nicht recht, ob ich meine Ochsen verkaufen soll. Denn wie käme ich dann wieder nach Haus? Ich hätte gar keine Ochsen mehr, um meinen Wagen zu ziehen. Sattle um, ja. Werde Wagenhändler. Verkaufe den Wagen und kehre mit den Ochsen nach Hause zurück. Großartige, hervorragende, wunderbare Idee. Ja. Wie soll ich dir danken? Du könntest mir mit einer Auskunft könntest du mir danken. Hm? Hast du einen Druiden gesehen, der Misteln schnitt? Hm? Einen Druiden? Ja, ja. Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja, aber den kannst du nicht meinen. Wieso? Er schnitt jedenfalls keine Misteln. Aha. Sondern? Er wurde von römischen Legionären nach Kleinbornum verschleppt. Wie? Fahre mich nach Kleinbornum! Aber da will ich ja gar nicht hin. Kleinbornum hat in dieser Gegend den größten Wagenmarkt. Was, wirklich? Ja, natürlich. Oh, dann steig auf. Was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Mit den Römern, will ich mir ein Späßchen machen. Ja. Ein Späßchen. Ich liebe Späßchen. Ein Teutatis, dieser Blödmann von Viehhändler ist ein geschenkter Vater. Halt. Was führst du mit, Kaufmann? Nichts. Beim Jupiter. Machst du dich über mich lustig? Was gibt's, Gracchus Sextilius? Der macht sich über mich lustig, Claudius Quintilius. Ah, lass ihn durch, den kenne ich. Der ist harmlos. Wir sind im Lager. Machst du jetzt dein Späßchen? Nein. Jetzt nicht. Weißt du, es ist einfach zu spät. Ich warte bis morgen, dann wird's spaßiger. Na, auch gut. Ich lege mich jetzt schlafen. Ja, tu das. Gute Nacht. Gute Nacht. Kaum hat sich die Dunkelheit über das Römerlager gesenkt, bewegt sich etwas auf dem Holzkarren eines Viehhändlers. Wo könnte Miraculix bloß stecken? Er muss doch vielleicht dort im Zelt. Leg dich nieder und iss. Oh, Marcus Sacrapus, treuer Freund. Ich habe mit dir zu reden. Danke, Oganus. Wir müssen das Rezept des Zaubertranks aus den Druiden herausbekommen. Dann sind wir unbesiegbar und können nach Rom. Cäsar stürzt. Und Julius Cäsar. Genau, Julius. Und wir zwei bilden dann ein Triumvirat. Wenn dieser Druide nur endlich sein Geheimnis preisgeben würde. Der Folterknecht hat auch nichts erreicht. Ja, das ist ja alles sehr interessant, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo Miraculix steckt. Er muss da... hier, ein bewachtes Zelt. Vielleicht ist er dort. Ist gestattet, ich will nur meinen Freund Miraculix befreien. Hey, bitte. Besten Dank. Asterix, das ist aber sehr unvorsichtig von dir, dich in die Höhle des Löwen zu begeben. Wir werden das schon schaffen. Macht uns Platz. Wir müssen hier raus. Lass ihn nicht raus. Das ist einer von den unsichtbaren Galliern. Ich hole Verstärkung. Gut, aber beeil dich, Mann. Na, Miraculix, wie geht's, Miraculix? Ich hörte, sie haben dich gefoltert. Ja, aber die Leute hier kommen gegen meine Zauberkraft nicht an. Eben, und deshalb werden wir uns auf ihre Kosten ein bisschen amüsieren. Ich habe da nämlich eine Idee. Und während Asterix mit dem Druiden etwas ausheckt, stürzt der Wachtposten in das Zelt seines Vorgesetzten. Chef! Chef! Was denn noch? Wir haben ein Gallier im Zelt gefangen, wo der Druide ist. Aber wir brauchen Verstärkung. Beim Jupiter. Lass zum Alarm blasen. 30 Mann vor das Zelt! Er gibt die Gallier oder wir greifen an. Oder nicht? Das Warten ist nervenzerfetzt. Achtung, er kommt. Centurio! Centurio, ich werfe dir meine Waffe zu Füßen, wie es unser Häuptling Vercingetorix bei Cäsar tat. Bitte. Was ist? Was ist? Ich ergebe mich. Nun rührt euch schon. Meine Zeit ist knapp. Packt ihn, ihr Feiglinge, oder ich werf euch im Zirkus den Löwen zum Fraß vor. In den Zirkus? Den Löwen zum Fraß? Hol deine Schnappi! Ja, Schnappi! Ja, Schnappi! Ja, was ist denn los? Ein Gallier hat sich jetzt Lager geschlichen. Das ist nicht nett. Er hätte ja wirklich mit seinem Späßchen warten können, bis ich warte. Bringt den Gallier zu seinem Druiden. Nicht so stürmisch, meine Herren. Mal, Druide, gib das jetzt heraus. Oder wir foltern deinen Freund. Ich fürchte die Folter nicht. Ich vertraue auf den Mut meines Freundes Asterix. Das werden wir ja sehen. Auf den Tisch mit dem Gallier. Holt den Folterknecht. Allzeit bereit. Erwarme! Ich kann nicht mehr. Aufhören! Oh, mein toller Dreschen! Ich kann sein Schrei nicht länger ertragen. Haltet ein, ich sage alles. Ja, aber ich habe doch noch gar nicht angefangen mit dem schönen Foltern. Naja, dann eben nicht. Also, Druide, gib uns das Rezept. Sonst geht es deinem Freund schlecht. Ja. Ich werde den Zaubertrank vor deinen Augen brauen, aber ich brauche einige Zutaten aus dem Wald. Du sollst alles haben, was du brauchst, Druide. Mache! Begleite den Druiden in den Wald. Der kleine Gallier bleibt hier als Geißel. Und Miraculix sammelt seine Zutaten. Ein paar Misteln, ein paar Wurzeln. Bald darauf beginnt Miraculix im Römerlager mit der Zubereitung. Eine Prise Salz, eine Spur Pfeffer. Das Ganze aufwallen lassen. Ja, schneller, schneller. Es fehlt etwas sehr Wichtiges. Was denn zum Donnerwetter? Erdbeeren. Richtig, es fehlen Erdbeeren. Um diese Jahreszeit? Ich weiß, es ist nicht leicht. Wir könnten warten. Nein, ich will nicht warten. Wache! Schnell, schick Boten aus. Ich will Erdbeeren haben. Aber Lalli! Und so warten Asterix und Miraculix darauf, dass die Boten mit Erdbeeren nach Kleinwohnum zurückkehren. Asterix, deine Ideen sind wirklich gut. Aber also der Einfall mit den Erdbeeren, der war auch nicht schlecht. So, jetzt machen wir Ferien auf Cäsars Kosten. Die Tage vergehen. Ave, Gaius Bonus. Ave, meine Kinder. Habt ihr die Erdbeeren? Nein, keine Erdbeeren. Wir haben alles abgegrast. Julius Octopus ist noch unterwegs. Wir haben unterwegs, ja. Keine Erdbeeren. Oh, Gaius Bonus, hier sind Erdbeeren. Ich habe sie unterwegs einem griechischen Händler abgekauft. Für einen Wucherpreis. Her damit. Diesmal geht's. Zum Lohn erhältst du Urlaub, damit du nach Rom in den Zirkus kannst. Juhu! Ich gehe zum Zirkus. Ich gehe in den Zirkus. Druide, hier sind die gewünschten Erdbeeren für den Zaubertrank. Was? Nicht übel, nicht übel. Was hältst du davon, Asterix? Probieren. Probieren. Das ist saftiger Geschmack. Ja, aber sie waren nicht schlecht. Es ist genau die Sorte, die ich brauche. Besorgt also mehr davon. Na, ihr habt meine Erdbeeren aufgegessen. Und jetzt habt ihr keine Erdbeeren mehr und wollt noch mehr Erdbeeren. Nein, das geht zu weit. Ruhig, du sollst deinen Zaubertrank ja haben. Es geht auch ohne Erdbeeren. Beruhige dich, Centurio. Erdbeeren haben sowieso einen Nachgeschmack. Wirklich? Wenig später brodelt der Zaubertrank im Kessel. Fertig. Braucht nur noch heiß serviert zu werden. Und wer beweist mir, dass die Brühe nicht vergiftet ist? Ach, wenn es dich beruhigt, will ich die Suppe trinken. Nein! Falls es der echte Trank ist, wirst du ja unbesiegbar. Ich brauche einen Freiwilligen. Ich sagte, ich brauche einen Freiwilligen. Was ist das? Eben. Vielleicht sollten wir einen Zivilisten. Da kommt gerade einer. Gute Idee. Na, mein Freund, wie geht's? Mir geht's gar nicht gut. Irgendein Fremder hat mir unterwegs gesagt, ich könnte in Kleinbohnen meinen Wagen verkaufen. Aber keiner will ihn haben. Und ich brauche doch meine Ochsen. Da ist ja der Fremde, der mir das alles eingebrockt hat. Ich komme da zwar nicht ganz mit, aber zum Trost spendiere ich dir eine Suppe. Nein, danke, nein, ehrlich nicht. Ich muss erst sehen, wie ich meinen Wagen loswerde. Tränke, sofort! Schon gut, wenn ihr unbedingt wollt. Was glotzt ihr mich alles so an? Habt ihr noch nie einen Wagenhändler Suppe trinken sehen? Diese Suppe Wagenhändler macht dich zum stärksten Mann der Welt. Was? Nicht? Das ist ein Späßchen. Du bist ein Witzbold. Das wird sich ja herausstellen. Verhau irgendeinen. Aber ich bin doch auf niemandem böse. Freiwilliger vor zum Raufen. Uns können nicht meinen. Hallo, ich melde mich freiwillig. Du? Ja. Das ist eine großartige Idee. Ja, das finde ich auch. Also komm, hau zu. Hau doch zu. Kommst du endlich? Ja, hau doch. Asterix, hat's wehgetan? Ich habe gedacht, der Himmel fällt mir auf den Kopf. Hurra, wir haben den Zaubertrank. Ja, also wenn man mich nicht mehr braucht, gehe ich. Eigentlich könnte ich meine Ochsen jetzt ja noch verkaufen und den Wagen selber ziehen. Los, alles trinken. Ja, ich zuerst. Köstlich. Ich spüre schon, wie meine Kraft wächst. Der Weg nach Rom ist frei, oh Marcus Sacapus. Cäsars Tage sind gezählt. Druide, schreib das Rezept des Zaubertranks auf. Danach lassen wir die beiden Gallier verschwinden. Genau. So, mal probieren, wie stark wir jetzt schon sind. Den Baumstamm. Wohl etwas überschätzt. Na, dann eben den Stein. Nimm lieber den hier. Ich bin ein Supermann. Ein Wunder ist geschehen. Geiles Bonus. Ein Wunder? Bei so einem Steinchen? Hä? Du hast recht. Ihr habt mich an der Nase herumgeführt, ihr Lumpen. Das ist gar kein Zaubertrank. Oh, doch. Ja, und was für ein Zaubertrank. Oh, Gaius Bonus, fallen uns die Gallier büßen. Du rasier dich gefälligst, wenn du mir unter die Augen trittst. Wie bitte? Ein guter Legionär hat anständig rasiert zu sein. Aber ich hab mich doch heute Morgen... Und außerdem ein guter Centurio sollte da Vorbild sein. Und davon kann bei deinem Wald wohl keine Rede sein. Was ist mit mir? Sieh mal die Legionäre. Sie sind alle plötzlich bärtig. Was ist das für ein Zaubermittel, Druide? Ein altes Haarwuchsmittel, hervorragend in der Wirkung. Eure Haupt- und Barthaare werden ununterbrochen und sehr rasch weiterwachsen. Ich werde euch töten. Verschafft mir sofort ein Gegenmittel. Wenn du uns tötest, wer braucht ja dann das Gegenmittel? Hm? So. Und übrigens sind wir heute... ein bisschen müde. Ja, wir müssen uns erst ein wenig ausruhen. Wartet! Ich bin über mein Bart gestolpert, Idiot! In Kleinbrunum wachsen die Haare ins Unendliche. Die Feldscherer haben alle Hände voll zu tun, um der Lockenpracht Herr zu werden. Ich muss mit ihnen verhandeln. Ah, da sitzen sie vor dem Gastzelt. Was sagst du, hast du recht? Nichts. Wir haben nur ein neues Spiel erfunden. Also jeder, der einen Bärtigen sieht, erhält 15 Punkte. Und ungefähr die meisten Punkte hat, gewinnt. Und du machst dich über mich lustig, Gallia. Aber ich muss mit dir verhandeln. Ja, halt dich jetzt nicht mit Haarspalterei. Ich kann das Wort Haar nicht mehr hören. Ich hab's haargenau verstanden. Gut, also, du hast also ein Haar in der Suppe gefunden. Wie? Ja. Haarsträubend. Ja, dann kommen wir zur Sache. Also mein Angebot. Ihr gebt mir ein Gegenmittel und ich gebe euch die Freiheit. Oh, ich habe bloß keine Lust zu arbeiten. Er hat Haare auf den Zähnen und manchmal auch Haare auf der Zunge. Sei still, bitte sei still. Nur nicht verzweifeln, das geht schon in Ordnung. Ja. Ich muss nur einige Zutaten im Wald holen. Gut, ich gebe euch eine Eskorte mit. Das Rezept für den Zaubertrank bekomme ich nie. Aber sobald der unnatürliche Haarwuchs nach ist, bringe ich sie um. Als persönliche Genugtuung. Warum hast du so schnell eingelenkt, Miraculix? Der Centurio ist hinterhältig. Das Haarwuchsmittel wirkt nicht lange. Morgen ist es damit vorbei. Und wir müssen sehen, wie wir hier rauskommen. Wir sind bereit, euch zu begleiten. Gehen wir. Aua! Hey. Runter von meinen Haaren! Lass sie eben nicht überall rumliegen. Einige Zeit später kommen die beiden Freunde mit einem Bündel voller Kräuter aus dem Wald zurück. Da seid ihr ja endlich. Fangt ihr gleich an? Natürlich. Moment mal, wo willst du denn hin? Dazu sehen wir das Gegengift braut. Der kommt nicht in Frage. Wir brauchen Ruhe. Du bist viel zu nervös. Ja, meinetwegen. Bewacht das Zelt! Sie dürfen nicht entkommen! So, fangen wir an. In dem kleinen Topf braue ich für dich den Zaubertrank, denn du brauchst viel Kraft, um hier herauszukommen. In dem großen Topf bereite ich das Gegenmittel. Wasser, nochmal, Gemüse, Salz. Da wir es vor den Römern versuchen müssen, wollen wir es schmackhaft machen. Wenig später ist alles fertig. Hier, Asterix, der Zaubertrank. Danke. Nimm reichlich. Jetzt kannst du die anderen rufen. Zur Suppe, bitte! Hierher mit dem Topf! Bitte sehr. Koste zuerst. Gern. Na, schmeckt's. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Aber mit Backerbsen wäre es noch besser. So, und jetzt seid ihr dran. ihr? Und wer beweist mir, dass das Mittel den Haarwuchs auch wirklich stoppt? Das ist eine sehr gute Frage, Römer. Wirklich sehr gut. Aber bitte schau meinen Bart an und du wirst feststellen, dass er nicht mehr wächst. Beim Jupiter, das stimmt. Ja, also. Also lasst uns trinken. Ja. Ha, und jetzt? Pack sie! Lass mich! Lass mich los! Bevor sie zu sich kommen. Noch gerade jetzt, wo es interessant wird. Boah, ist ja noch ein Bach. Warte, Retro. Nix Retro. Komm her. Ein Hauptwolf. Und verdient, das ganze Lager ist umzingelt. Verstärkung kommt gerade zur rechten Zeit. Schlecht, Baros, mal werde ich euch aufspießen lassen. Oh, Gaius Bonus. Du wirst dringend im Zelt erwartet. Dringend? Dringend. Ich bin gespannt, wer mich so dringend sprechen will. Du verschmeißt dann doch einfach seinen Mantel über den Stuhl. Wirst du wohl Cäsar geben, was des Cäsars ist? Julius Cäsar. Erraten. Ich bin gekommen, um zu sehen, wie weit du mit den unbesiegbaren Galliern bist. Ja, also... Was bedeutet die Aufregung im Lager? Und warum werde ich nicht mit den gebührenden Ehren empfangen? Weil wir gerade mit den Galliern kämpfen. Gallier? Wie viele Gallier? Ja, es eben... Zwei. Zwei? Bei Kleopatra. Man zeige mir die beiden, die es fertig bringen, eine ganze Garnison in Schach zu halten. Da drüben sind sie. Aha. Das sind also die gefürchteten Gallier. Bei allen Göttern. Ich werde im Zirkus mit den Löwen Haschmich spielen müssen. Sag du mir, was geht hier vor? Ja, guten Tag. Entschuldigung, ich wollte sagen, Salve, Cäsar. Also, mein Name ist Asterix und die Sache war so. Also, der Gaius Bonus war ganz wild auf das Rezept eines Zaubertranks, ja? Der ihn unbesiegbar machen und ihm den Weg zum Kaiserthron ebnen sollte. So. Ich kann alles erklären. Nicht nötig, du wirst mit deinen Leuten in die Mongolei versetzt, wo die Barbaren keine Ruhe geben. Aber vorher rasierst du dich, verstanden? Verstanden. Und nun zu euch, Gallier. Als Dank für den Dienst, den ihr mir erwiesen habt, schenke ich euch die Freiheit. Ach ja, gütig, das ist wirklich zu gütig. Für diesmal geht's unentschieden aus, Gallier. Aber wir sehen uns wieder. Oh, das hoffe ich, oh Julius. Nach dieser Aussprache mit Cäsar machen sich Asterix und Miraculix auf den Nachhauseweg. Und wenig später erreichen sie ihr Dorf. Da sind sie. Ins Feuer mit dem Wildschwein. Jetzt wird der Feuer. Was für ein Fest. Ich werde eine kleine Weise zum Besten geben. Das hörst du nicht. Und die ganze Nacht hindurch feiern die Gallier unter dem klaren Sternenhimmel im hellen Mondschein ihre Helden. Haben sie doch mit List, Zauberkraft und mit Hilfe der Götter ihre Feinde besiegt. Oh. Noch ein Wildschwein für mich!